Dropkick Drummer 124. Wir haben wieder das Studio bei Oma gestürmt, wie man bei den Wetterverhältnissen schon fast sagen muss. Thomas ist auch hier nach Emden geflogen mit dem Zug. Gefahren? Ja, geflogen bei dem Wetter. Du. Nein, gefahren. Der Zug ist geflogen, so wie ich das gesehen habe. Du hast das doch gar nicht gesehen. Doch, klar. Wir hatten doch eine Viertelstunde Verspätung. Nicht wirklich. Nee, das war nur das erste Stück beim Umsteigen. Ich hätte es fast nicht geschafft umzusteigen, weil ich hatte eine Viertelstunde Verspätung. Was machst du denn da jetzt? Ja, dass du auch laut genug sprichst. Du kannst das hier ja sehr schön sehen und verfolgen, dass du das auch so laut genug sprichst. Also der erste Zug, der hatte eine Viertelstunde Verspätung. Was auch ganz blöd ist beim Hören, wenn dann jemand so mit einer so macht. Volumen ist zu high, Volumen ist zu high. Dann, oder hier direkt so. Das tut dann, tut dann richtig in den Ohren weh. Ja. Also der erste Zug, und ich musste ja umsteigen, der hatte eine Viertelstunde Verspätung und ich hatte 11 Minuten Zeit umzusteigen. Dieses Ding, was immer anzeigt, wie laut man spricht, das macht einen so ein bisschen verrückt, ne? Wenn man da jetzt die Zeit drauf guckt. Das macht einen schon ein bisschen verrückt. Ich muss ja auch mal ein Glas Wasser trinken, das ist ja weiter entfernt. So, wir sind heute mit einem vollen Programm wieder da. Wir wollen natürlich den Royal Rumble 2011 reviewen, dann gibt es Raw und SmackDown. Und ich habe nur das halbe Programm dabei. Ja, macht ja nichts. Und wir beginnen mit unserem neu eingefügten Segment, was ich jetzt heute als zweite Ausgabe schon zu meinem Lieblingssegment etabliert hat. Logistisch gesehen wäre es besser, wenn man das nach den aktuellen Sachen erst macht, quasi als Main Event. Nee, das machen so wie wir heute. Das machen, ist das ja quasi das Dark Match. Ja, das machen wir heute jetzt direkt, weil wir es jetzt noch im Kopf haben. Und wenn es dein Lieblingssegment ist, ist es ja eigentlich blöd, das als Dark Match zu machen. Nee, es ist ja kein Dark Match, es ist Überraschung am Anfang. Ja, aber am Anfang ist es doch das Dark Match. Nee, es ist kein Dark Match, es ist der Opener und Opener sind ja oftmals auch so mit das Beste des Pay-Per-Views. Ja, der Opener war ja Dolph Ziggler gegen Edge. Ja, so, wir beginnen mit unserem Match. Jetzt ist der Bildschirm schwarz. Ach, du hast da irgendwie so einen Screensaver ein, ne? Da müsst ihr mal eine andere Zeit einstellen. Ich weiß. Ich finde den nie. Ist auch egal. Das ist so ganz einfach. Du musst einfach nur hier. Nee, jetzt nicht, Thomas. Ja, das geht der doch. Der ist ganz schnell überarbeitet. Lass es lieber. Nee, geh mal einmal hier. Pass auf, hier. Rechte Maustaste. Was ist jetzt denn los? Oh, aber die Zeit läuft noch. Die Aufnahme läuft noch. Oh, jetzt wird's interessant. Der ist aber wirklich schnell überarbeitet, wenn ich ja, das mal so sagen darf. Wo sind denn die Eigenschaften hier? Thomas, lass es lieber. Das machen wir danach. Ganz ehrlich. So, wir beginnen mit dem Match der Woche. Das hatte ich ja letzte Woche gewählt. Nachdem Thomas Der Woche war sicher der Royal Rumble, oder? Nachdem Thomas ja das Backmatch gewählt hat. Und das historische Match der Woche, meinst du? Das, ja, natürlich. Wir nennen dieses Segment ja auch Blick in die Vergangenheit. Ja. Blick in die Vergangenheit. So, ich habe gewählt von No Way Out 2005 ein WWE Championship Match, der Main Event. Und zwar First Ever and Only Barbed Wire Steel Cage Match, was es auch jeweils in der WWE gab. Ja. Jemals. Und wer ist gegeneinander angetreten? Achso, wir machen jetzt gar nicht das Tag Team, was wir geguckt haben. Weil wir haben noch ein super Tag Team Match geguckt von Charlie Haas und Hardcore Holly zusammen im Tag Team gegen René Dupré und Kenzo Suzuki. Der Vorteil ist, wenn man mit Thomas telefoniert, dann stört er nicht so sehr. Das ist wirklich nur, wenn er neben einem ist. Der Vorteil, wenn man mit mir telefoniert ist, da kann ich stören oder dass ich immer geschlagen werde, wie hier. WWE Championship Barbed Wire Steel Cage Match, JBL gegen Big Show. Das war die Zeit, als JBL noch mit der... Mit dem Kabinett nannte er die Gruppe. Ja, genau. Mit Orlando Jordan und die Basham Brother rumrannte und die ihn sozusagen durch seinen Title Run ja getragen haben. Genau. Und ihm da immer wieder verholfen haben. Zum Beispiel Royal Rumble 2005 gab es dieses Triple Threat Match mit Big Show, Kurt Angle und JBL, wo er dann auch mehr oder weniger durchgetragen wurde, zum Sieg getragen wurde von denen. Da haben sie auch noch Ausschnitte gezeigt, weil das spielte eine Rolle für das Barbed Wire Match. Ja, unter anderem auch. Für den Steel Cage. So, zudem kam JBL da auch noch mit der Limousine rein. Beziehungsweise kam er ja ganze Zeit in seiner Karriere. Mit diesem Kuchen vorne auf dem auf der Haube. Genau. Ja, das Match, also ist ein Barbed Wire Steel Cage Match, das heißt, oben am Rand des Steel Cages auf allen vier Seiten ist halt der Stacheldraht. Genau, so dass das Rauskommen oben schwieriger wurde. Ja, tut ein bisschen weh. Deshalb wäre es auch besser gewesen für die Leute, durch die Tür zu kommen. Wobei die Tür seltsamerweise bei diesem Match, dass die keinen Ringrichter geöffnet hat. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, die haben aber vorher dazu nichts gesagt. Ja, es war ein extremes Steel Cage Match, also... Nee, es hieß vorher, das konnte man gerade noch so hören, dass man entweder rausklettert oder halt die Tür nimmt. Nee, es war halt extremes Match und deshalb war die Tür halt geriegelt. Also quasi ein ECW-Match. Und ECW wurde ja dann im Jahr danach quasi wieder neu belebt. Ja, genau. Ja, entsprechend der beiden Leute gibt es sehr viele Power-Moves. So Suplex und sowas und Clotheslines und dritte Schläge, ne? Sowas. Ja, viel Brawling. Also viel vor allen Dingen, also Suplex und so, das war dann schon das Anspruchsvollere technisch. Das meiste waren dann Faustschläge und so Whips auch in den Stahlkäfig rein. Ja, fand ich aber trotzdem recht unterhaltsam. Und man muss sagen, der Steel Cage, das kann man ja heutzutage nicht mehr unbedingt immer sagen, der wurde vernünftig eingesetzt für Attacken. Und es gab auch frühzeitig schon ziemlich viel Blut. Big Show blutete ordentlich am Kopf und auch am Auge da. Und JBL hatte vorher so einen Versuch aus dem Käfig zu klettern, hatte sich da an dem Stacheldraht diese Hand da so ein bisschen aufgerissen. Sehr viel Blut. Genau, dadurch und natürlich auch um einiges besser. Und wir wissen ja, dass Mirko sehr, sehr blutrünstig ist. Deshalb hat ihm das natürlich gut gefallen. Deshalb ist Mirko ja auch ein sehr großer TNA-Fan, weil da immer so viel geblutet wird. Ich bin kein TNA-Fan. Aber da wird immer viel geblutet. Hier, guck mal an das Booklet, da ist ja so ein elfseitiges... Mach mal weiter. Wie ging es denn weiter mit dem Match? Nach den ganzen Power-Moves und dem ganzen Blut und dann? Ich wollte nur sagen, dass dieses ganze Blut und so das und mit diesen Einsätzen des Käfigs natürlich sehr gut wirkte. Das kann man ja heutzutage nicht mehr machen. So, dann kam Orlando Jordan, wollte am Käfig hochklettern. Währenddessen haben die Basham Brothers da mit einer Zange rum ein Loch eingeschnitten. Ich denke, die haben ein Loch eingeschnitten. Ich glaube, das war da nicht vorher schon das Loch. Die hatten ein kleines Loch reingeschnitten oder ein Loch vergrößert. Die haben natürlich immer bei diesen, oder häufig bei diesen Käfigen ja, obwohl bei dem Stahlkäfig weiß ich, für die Hell in a Cell, da haben sie ja für die Kamera diese. Ja, bei dem Steel Cage ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube nicht. Haben es wahrscheinlich reingeschnitten. Genau, und dann haben sie da, wo es reingeschnitten haben, die Zange auch reingelegt. Theodore Long kam dann auch noch und hat die vom Ring verwiesen. Ja, und die Zange haben sie halt liegen gelassen. Die konnte JBL sich dann nehmen. Ja, Barbro heißt Steel Cage Match, ist natürlich ohne Disqualification. Das heißt, er konnte die ohne Probleme gegen Big Show einsetzen. Also einen Schlag mit der Zange gab es, dann noch die Clothesline from Hell und ein Two-Count, was auch einen Chokeslam von Big Show danach nicht verändern konnte. Hier gibt's auch viel Blut. Sind auch die Texte. Ich gucke mir gerade das Booklet von dem neuen Album And You Will Know Us by the Trail of Dead namens Tao of the Dead an. Ja. Ich weiß nicht, hier sind Texte bei dem Comic. Ich weiß nicht, ob quasi die Comic-Texte auch die Gesangstexte sind. Ich würde mal eher vermuten, nicht. So, JBL will dann auch noch weiteres mit der Zange machen. Der will dann noch diesen Stacheldraht, der oben auf dem Rand des Käfigs ist, damit wegschneiden. Genau, das schafft er aber nicht und dann lässt er auch die Zange nach draußen fallen, sodass er weg ist. Dann gibt es längere Sequenzen, in denen Big Show und JBL beide da auf dem obersten Seil an der Ecke und so rumhantieren. Bis es dann final den Chokeslam von Big Show von der Ecke gegen JBL gibt und bei diesem Chokeslam fällt JBL da auch in diese Matte rein. Also die gibt so ein bisschen nach und fällt nach unten hinweg. Mhm. So, Big Show geht dann zu der abgeriegelten Tür und versucht die aufzukicken, was er dann auch schafft. Geht aus der Tür, gerade als er den Boden berührt, so ungefähr kommt dann auch die Ringglocke her. Sieht sich als Sieger, allerdings wird dann angekündigt, dass JBL der Sieger ist, denn der ist vorher unterm Ring, denn die Matte, die war ja so runter, da konnte er dann durchkrabbeln und der ist dann durch den Ring unten hindurch gekrabbelt und war halt vorher auf dem Boden. Und keiner ist über den Käfig über den Seil rüber. Nee, war ja aber nicht weiter schlimm. Aber viele haben, also ich kann mich an 2005 erinnern, da haben viele gesagt, oh, das ist ja was ganz Gefährliches und waren dann enttäuscht, dass da keiner rüber ist. Ja. Und das ist eigentlich gar nicht dieses Barbwire gar nicht so furchtbar viel eingesetzt worden ist, wie man hätte vermuten können. In 2005 weiß ich noch, dass es als recht schlechtes Match da stand. Genau. Das habe ich jetzt nicht so nachempfunden. Ich fand es eigentlich sehr unterhaltsam. Einige, die gedacht haben, dass jetzt da ganz brutale Geschichten passieren, dass die da oben direkt in dem Stacheldraht dann auch hängen bleiben und nicht nur so ein bisschen mit dem Arm, die waren dann einfach von den Erwartungen her enttäuscht. Ja, genau. Vielleicht war es die Erwartung, dass es gar nicht mehr gibt. Vielleicht war es aber auch so, weil es jetzt ja schon seit gutem Jahr ein bisschen mehr kein Blut mehr gibt, dass wir das jetzt insgesamt als schon ein bisschen schlimmer sehen, als wenn man nicht sowieso in der Zeit wäre, wo es überall Blut gibt. Ja, würde ich auch so sehen. Ja, also ich fand es sehr unterhaltsam. Nach dem Match verprügelt Big Show dann noch JBL im Ring, wird allerdings John und Bashams abgefertigt, dann kommt Batista dazu und hilft JBL. JBL. Nee, hilft Big Show. Ja, genau, hilft Big Show. Er kämpft gegen JBL. JBL ist währenddessen da auf der Entrance Stage gerobbt. Auf der Eingangsrampe. Ja, und liegt da halb. Dann kommt John Cena raus, noch sehr jung aussehend. Der hatte in dem Match davor gegen Kurt Angle das Nummer 1 Herausforderer-Match gewonnen und war damit sozusagen der Titelherausforderer für das Titelmatch bei WrestleMania. Genau. Number One Contender und hat er dann gegen ja bei JBL. WrestleMania das, den Titel gewonnen. Genau wie Batista dann gegen Triple H im Main Event. Ja, bei Batista 21. war, also ich habe mich jetzt erinnert, bei Batista war das die Storyline, der war ja zusammen mit Triple H in Evolution. Ja. Und Batista ja, hatte den Royal Rumble gewonnen und dann hat Triple H, weil er Titelträger war und aber nicht gegen Batista kämpfen wollte, hat er versucht, Batista dahin zu bringen, dass er JBL von SmackDown herausfordert und nicht Triple H. Und am Ende hat aber Batista das durchschaut und hat sich dann doch für den Kampf gegen Triple H entschieden. Den hat er dann gewonnen? Batista hat gewonnen, ja. Es sind ja beide späteren Top-Faces der WWE, haben ja bei WrestleMania 21 den Titel gewonnen. Haben die beide gewonnen? Ja. Ah, okay. Ja. Also, dass Cena gewonnen hat, weiß ich noch. Ja, Batista auch. Da gab es am Ende dann noch dieses Pyro und Jubel und so. Pyro. Guck mal, bei SmackDown, bei der WrestleMania Revenge Tour April 2006, da war noch Mr. Kennedy mit dabei. Ja, der war nicht schlecht. Und Booker T, der ist ja jetzt wieder dabei. Oh, das durfte ich noch gar nicht sagen. Und John Cena verpasst dann noch JBL so eine Art Spinebuster in so einem Tuch abgedeckte Fläche, wo so ein bisschen Equipment so ist, wo liegt, denke ich mal. Ja, also irgendwie Fernsehschirme und sowas. Das war dann nochmal so für die Vorbereitung für WrestleMania. Naja, JBL kann sich auf jeden Fall wieder den Titel... ja, es ist wieder so nicht so ein ganz klares Ende. Ja, klares Ende schon, so ein bisschen mit so ein bisschen Witz und so, ja. Eigentümlich. Genau, 15 Minuten 10. Nette Länge für ein Match, nicht zu lang, nicht zu kurz. Ja, für ein Titel-Main-Event eigentlich ein bisschen zu wenig. Ja, aber es kam mir jetzt nicht zu kurz vor, also es war zum Gucken genau richtig. Ja, Thomas, also für die beiden vielleicht. Deine Sterne? Ich würde dem mal so 3 Sterne geben. Ja, ich habe dem auch 3 Sterne gegeben. War ja. Schön, war ein nettes Match diese Woche, von mir nicht gewählt. Und Thomas darf uns natürlich verlauten lassen, welches Match er ach so, das muss ich nächste Woche haben will. Ja, natürlich. Ja, das habe ich mir noch irgendwo notiert. Ja, aber wo? Mirko hat das jetzt versteckt, weil er hat den Zettel sich ja schon... Er hat den Zettel sich ja schon gesehen. Nee, hat er nicht. Weißt du denn, was kommt? Nee, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Was glaubst du denn? Ich glaube gar nichts. Das ist aber nicht richtig. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Da werden wir gleich mal das Vaterunser auch sagen. So, und zwar habe ich mich entschieden, in Anbetracht der Tatsache, dass es ja demnächst WrestleMania ansteht und dass es ja Ende letzten Jahres Gerüchte gab, dass eventuell Brock Lesnar irgendeine Rolle bei WrestleMania spielt. Weißt du jetzt schon, was kommt? Nicht genau, es gab sehr viele Brock Lesnar-Matches bei WrestleMania. Brock Lesnar gab es ja Gerüchte, dass er eine Rolle bei WrestleMania spielt. Das wird zwar jetzt nicht, aber es gab ja die Gerüchte. Und es gab ja diese Konfrontation zwischen Undertaker und Brock Lesnar im letzten Jahr bei dem UFC-Event. Und da habe ich gesagt, da werden wir mal in das Jahr 2002 zu No Mercy zurückgehen und werden uns Brock Lesnar gegen Undertaker Hell in a Cell angucken. Ja, dieses Match hatte ich auch, war ja auch schon kurz davor, das für diese Woche auszuwählen. Ja, aber dann gucken wir jetzt nächste Woche. Weil das ja wirklich ein fantastisches Match war. Man merkt schon. Vor allem auch sehr... Irgendwie sind wir sehr blutrünstig, ne? Ja, vor allem auch ein sehr blutiges, das war das Schöne daran. Das ist das Schöne daran. Ja, ihr merkt es schon. Hier ist man sehr blutrünstig, hier in der Gegend von Deutschland. Ja, das ist sehr schön. Da freue ich mich schon drauf, mir das nochmal anzugucken können. Genau. Das habe ich auch auf meiner Undertaker-DVD. Ich hoffe, dass ich das bis Samstag schaffe. Ich hab die No Mercy 2002 tatsächlich den... Das habe ich nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich einem Arbeitskollegen, der nicht... also einem früheren Arbeitskollegen... Ich weiß nicht, habe ich es hier auch schon mal erzählt in der Sendung? Nee, ich glaube privat. Dass ich einen früheren Arbeitskollegen, ist jetzt kein Arbeitskollege mehr, der nicht so für Wrestling war, aber der wusste, was es ist, dachte, ich zeige ihm mal, als er bei mir zu Hause war, ich zeige ihm mal ein Match einfach, dass er mal sieht, was das so ist. Dann habe ich das Match ausgesucht und das war ich weiß gar nicht, ob es Undertaker oder Brock Lesnar war. Ich glaube, Brock Lesnar blutete so stark, das tropfte so runter, dass er irgendwann nicht mal gucken wollte und gesagt hat, schalt bitte aus. Also ich habe ihn dadurch dieses Match nicht zum Wrestling-Fan machen können. Vielleicht eher so ein Cruiserweight-Match nehmen sollen. Genau. Naja, das können wir dann nächste Woche nochmal thematisieren. Jetzt kommen wir zum Royal Rumble 2011 aus dem TD Garden in Boston, Massachusetts. Da kommt wer her? John Cena. Man merkte es an den Reaktionen, aber nicht allzu sehr. Es war so Standard. Ja, weiß wobei das nicht. Publikum sehr gut war. Weiß ich nicht. Also die größten Reaktionen haben ja zwei Leute bekommen. Booker T und Kevin Nash. Genau. Stand auf jeden Fall so im Observer, ob es jetzt unbedingt stimmt. Ich würde schon sagen. Ja, ich würde schon sagen. Kevin Nash hat recht viel bekommen. Ja. Der hat wohl die meisten wahrhaftig sogar. Naja, Triple H, der leider nicht zurückgekehrt, wie wir das gehofft und auch vermutet hatten. Der hätte dann wohl noch mehr Reaktionen bekommen, aber naja. Hast du auf deinem Rechner auch unsere Tippergebnisse? Ich war mir nämlich nicht mehr ganz sicher. Soll ich die schon mal vorher verlauten lassen? Reihenfolge. Sag nochmal einfach nur die Tipps, ohne zu sagen, wie viele Punkte. Die genauen Tipps habe ich jetzt nicht mit. Ich habe nur die Ergebnisse. Ja, dann machen wir das während der Besprechung. Ich bräuchte auch eigentlich noch eben meine Bewertungen. Die sind hier nämlich auch irgendwo drinnen. In dem Täschchen. Oh, hier ist ein Block. Ja, Mirko hat so eine Handtasche. Ja, ein Block. Ja. Ja, ist das so, oder? Hier so ein paar Karten. Ja, man weiß es nicht. Du hast keine Ordnung. Doch, ich habe Ordnung. Ja, das ist eine Tasche, da hau ich alles rein und so. Ja, siehst du, du hast keine Ordnung. Doch, aber hier jetzt halt nicht. Ich werde in der Zwischenzeit mal suchen, wo hier bei dir die Eigenschaften sind. Na. Nicht. Los auf. Das gibt's nicht. Sonst bleibt er wieder hängen. Wer bleibt hängen? Du hast keine Ordnung, Mirko. Das erklärt einiges, vor allen Dingen auch auf deinem Zeugnis. Ja, das ist diese Tasche. Wir wollten übrigens noch im Detail in dieser Sendung, im zweiten Teil, auch durch Mirkos Zeugnis durchgehen. So, Das haben wir heute Vormittag gemacht. Das hat ihm keinen Spaß gemacht, weil das sah nicht so gut aus. Ich kenne meine Bewertung auch so noch. Das reicht schon. Siehst du, du hast keine Ordnung und findest sie nicht wieder. Doch, ich kenne die aber auch so. Aber du findest sie nicht wieder. Ich kenne die aber auch findest so. Findest du sie wieder? Jetzt gerade nicht. Siehst du? Aber ich kenne die auch so. Was bedeutet das? Du hast keine Ahnung. Nee, wahrscheinlich habe ich sie zu Hause liegen lassen. Und so ist das, wenn man dann den Kunst sein Bild nicht abgibt. Das habe ich abgegeben. Das hast du nicht abgegeben. Das hat ja keine Sex gekriegt. So, 30. Januar 2011 aus Boston. Mirko hat seine Wertung nicht abgegeben. Es gibt auch diese sehr leckere Pizza Boston. Diese Spinat. Oh, diese etwas dickere. Ja, genau, Spinat. Oh, die habe ich lange nicht gehabt. Das ist eine gute Idee, die sollte ich mal wieder kaufen. Die ist wirklich lecker. Die ist wirklich lecker. Erstens ist sie vegetarisch und zweitens ist sie lecker. Ja, die mag ich auch gerne. Ja, ich auch. So. Die kaufe ich demnächst mal wieder, wenn ich beim Markt kaufe. Ich habe jetzt richtig Hunger auf die Pizza. Ja, die hatte ich letztens erst noch. Lecker. Ja. Ich werde mal was essen. Sonst ist es ja immer Mirko, der beim Aufnehmen isst. Wie ihr alle wisst. Ich esse gar nicht so viel. Nee, heute gibt es keinen Ofenkäse. Naja. Dafür gibt es heute Apfelkuchen. So, es folgt erstmal natürlich der Trailer dazu. So, Standard, nichts. Der Trailer? Ja, das Intro-Video. Ach so, und ich dachte, du meinst einen Wohnwagen. Was? Das Intro-Video. Oh Gott, bin ich laut. Mist. Bitte auf die Sprache achten, Herr Kollege. Ja. So, erzähl mal, wie geht's weiter? Ja, und der Opener ist dann schon, wie dann auch die Kommentatoren darauf hinweisen, man achte bei Rumble Card, dass schon der Opener ein World Championship Match ist. Ja, also der Eröffnungskampf, meint Mirko. World Heavyweight Championship. Für diejenigen, die des Englischen nicht mächtig sind. Es kommt jetzt der Eröffnungskampf. World Heavyweight Championship. Edge war Champion, musste gegen Dolph Ziggler ran und die Stipulation, die Vicky zuvor bei SmackDown aufgestellt hatte, war, dass Edge sein Spear nicht ausführen darf, denn ansonsten wird er zum einen disqualifiziert und verliert sogar seinen Titel. Das sind die Notizen. Hast du das selber notiert oder hast du es irgendwo rauskopiert? Das habe ich rauskopiert. Woher denn? Wrestling Revolution. Du liest das aber jetzt nicht vor, oder? Das wäre ein bisschen langweilig. Klang das gerade jetzt vorgelesen? Ein bisschen. Nein, das war nicht vorgelesen. Dann ist ja gut. Ich lese das nicht vor. Ich lese das bei den Weeklys doch nicht vor. Stimmt. Bei den Noten, die du im Zeugnis hast, würde ich vermuten, dass du gar nicht so ganz lesen kannst. Doch, ich muss leider sehr oft lesen, weil leider recht viele Leute in der Klasse wissen, dass ich relativ gut lesen kann und dann werde ich da recht oft vorgeschlagen. Ich habe gehört, dass Mirko von den 26 Buchstaben des Alphabets schon 22 beherrscht. Die anderen 4 kommen da auch noch dazu irgendwann. Das Problem ist, bei den anderen 4 ist das E dabei und das ist in so vielen Worten drin. Super. So. WrestleMania 24 war übrigens am 30. März. Ja, der Opener. Die genauen Zeiten wissen wir jetzt auch nicht. Es sei denn, Thomas hat hier den Observer irgendwo liegen und könnte mal nachgucken, dann hat er nicht. Nee, der Observer liegt hinten im Wohnzimmer. Okay, dann können wir das wohl vergessen. Hast du keine Notizen gemacht? Du hast so Notizen gemacht. Ich bin mir sicher. Du hast auch eine gute Ordnung. Guck doch mal in deine Notizen rein. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich die eingepackt habe. Vielleicht war es auch hier. Nee. Cosmic Action. Da irgendwie was. Ja. Da hat er seine Plattenkritik. Ach. Im Kunstunterricht angeblich abgegeben hat. Jetzt finden wir es wieder. Und da beschuldigt Mirko den Lehrer, obwohl er es hier noch in der Tasche hat. Mensch. Nee, okay, da können wir dann auch vergessen. Hab ich die extra gestoppt. Nächste Woche gibt's die nachgereicht. Ja, das ist ja ein Ding. Ja. So. Soll ich mal kurz den Observer holen? Ja, mach das bitte. Ich kann ja überbrücken. Ja, du kannst. Oder ich überbrücke mit einem Lied. Du könntest ja mal ein Lied singen. Nee, ich kann ja eigentlich gar nicht singen. Sing mal ruhig. Nein. So, der Royal Rumble. Ja, Opener, wie gesagt, das World Heavyweight Championship Match. Edge darf den Spear nicht ausführen, sonst wird er nicht nur disqualifiziert, sondern verliert auch den Titel. Das die vorher bei SmackDown festgesetzte Stipulation von Vicky Guerrero. Ja, das machte das Match natürlich um einiges schwerer für Edge und verlieh dem Matchende auch so ein... Also man war sich sicher, dass irgendwas Besonderes passiert, aber man wusste nicht genau was. Und Thomas braucht jetzt auch recht lange, deshalb weiß ich jetzt nicht genau, was ich sagen kann, ohne dass Thomas irgendwas... ach, da ist er wieder. So. Und zwar, Edge konnte dieses Match durch Pinfall gewinnen. Es gab eine Szene, wo der Referee K.O. ging. Und Vicky wurde dann von Kelly Kelly abgefertigt, die draußen reingerannt kam. Thomas hatte schon wieder den Mund voll. So, und dann konnte Edge, während sowohl Referee als auch Vicky K.O. auf dem Boden lagen, einen Spear zeigen. Und setzte dann netterweise noch den Killswitch als wohl nette Geste an Christian nach. Und besiegte Dolph Ziggler dadurch deutlich mit Pinfall. Thomas, hast du die Zeit? Sind wir jetzt schon bei den Matches für WrestleMania? Edge gegen Dolph Ziggler. Da muss ich aber erstmal gucken. Ja. Hier sind die die Matches für die Elimination Chamber. Da kommen wir dann nachher drauf, angekündigt. Das ist dann, also da waren insgesamt 15.113 Leute beim Royal Rumble. Und es gab so viel Rückmeldung beim Wrestling Observer, dass es auf eine sehr gute Buy-Rate hindeutet. So viele Rückmeldungen sind seit langem nicht mehr. Die meisten seit WrestleMania, also seit der letzten WrestleMania. Und 75% mehr als beim Royal Rumble im letzten Jahr. Edge hat Dolph Ziggler in 20 Minuten und 44 Sekunden gepinnt. Ja, eine ordentliche Zeit neben dem Royal Rumble. Meiner Meinung nach das längste Match. Bin ich mir eigentlich recht sicher. Das stimmt. Thomas, deine Meinung, deine Wertung zu diesem Match, zu diesem Ende? Ich fand das Match sehr gut. Das Ende war ein bisschen, ein bisschen komisch. Aber zum Ende hin wurde es auch immer besser. Am Anfang dachte ich, oh, das ist ja ein bisschen lahm, ein bisschen viel Zeit schinden, aber dann mit den ganzen Nearfalls wird es immer besser und besser und besser und ich würde ihm 3-3-4 geben. Ich habe dem Match 4 Sterne gegeben. Ich fand das auch sehr, sehr gut. Ich fand das auch hier mit dieser Story-Überlegung, dass das Spiel gezeigt wird, während Referee und Vicky Guerrero K.O. sind sehr, sehr gut. Das hat mir gefallen und es war klar, dass irgendwie sowas kommt, aber war nicht weiter schlimm. Nee, sehr gut gefallen. 4 Sterne. Ich hätte damit gerechnet, dass in den nächsten SmackDown Edge der Titel aberkannt wird von Vicky, weil er den Spear gezeigt hat und der illegal war. Aber das ist dann wohl nicht passiert. Nee, das ist später. Der Wrestling Observer hat dem Match übrigens 3,5 Sterne gegeben. Ja. Dave Meltzer. Ja, war übrigens, wenn ich das jetzt schon mal sagen darf, mein Match of the Night. Ja, meins auch. Ja, wirklich? Ja, also es ist so ein bisschen zwiespältig zwischen diesem Match und dem Royal Rumble. Aber ich würde mich am Ende für dieses Match entscheiden. Ich auch, und das habe ich zum ersten Mal, das hatte ich noch nie. Das spricht dafür, dass der Royal Rumble einige unnötige Einlagen hatte, aber dazu kommen wir später. Dazu kommen wir später. So, es folgt ein Trailer zu der nächsten WrestleMania. Also ein Werbevideo. Ja. Und dann ein... Wo ist denn die nächste WrestleMania? In Atlanta, Georgia. Und wer wird in die Hall of Fame eingeführt? Shawn Michaels. Ist sonst noch jemand bekannt? Nee, ne? Ja. Also noch nicht offiziell. Und wer hält die Eröffnungsrede? Kevin Nash? Man weiß es auch nicht. Man weiß es nicht. So, machen wir weiter. Nächstes Match. Tim Mitz. Orton. Ja, zuerst kommt aber noch ein Interview mit The Miz backstage und da meinte er, dass die Unzufriedenheit, die ihm immer geäußert wird wegen seinem Titelrun, gar nicht richtig ist und er wäre verdient Champion und so. Ja, Alex Riley unterstützt das nochmal. Genau. Und dann kommt wieder das The Awesome One. Also der Spruch halt, ne? I'm awesome. Ja. Ich wollte gerade The Miz vorlesen und dann kam das Awesome. Das ist schon schlimm. The Miss, I'm the Miss and I'm awesome. Was heißt das eigentlich übersetzt? Ich bin der Miss. Und? Und ich bin unglaublich. Toll. Ja, fantastisch. Großartig, ja. Ja. Okay. Ich muss mal ein bisschen... Zweifelst du so sehr meine Englischkenntnis an? Ich habe eine 2 in Englisch. Nein, in Englisch hast du ja eine 2, das ist nicht das Problem. Ja. Soll ich dir jetzt noch aber ausrechnen? Aber Mathematik, du könntest mal die Quersumme von dem... Nee, das hatten wir die, nicht. Die Quersumme der Buchstaben in dem Originalnamen von The Miss. Quersumme hatten wir noch nicht, danke. So, das nächste Match war folglich natürlich das WWE Championship Match zwischen The Miss Champion und Randy Orton. Quersumme haben wir noch nicht. Ja, aber möglicherweise in der dritten Klasse. Aber das noch nicht. Nee, können wir nicht. Klasse bist können wir nicht. In der, in der, ich in der, bin der zweiten? In der ersten noch. Ersten. Ich wurde ja nochmal zurückgesetzt. Achso, das ging ja nicht anders. Ja, dann. So, also Miss gegen Randy Orton. Ja. Und auch da gibt es wieder Einmischungen. Thomas, kannst du das nacherzählen? Mit deinem Wahnsinnsgedächtnis. Ehrlich gesagt nicht. Ich muss mal, ich weiß, dass Alex, also woran ich mich am meisten erinnern kann, ist, dass Alex Riley sehr, sehr häufig eingegriffen hat. Und da habe ich eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass der Ringrichter mal irgendwann Alex Riley nach hinten schickt. Das passiert ja öfter mal, dass er vom Ringrand verbannt wird, aber das ist nicht passiert. Dann weiß ich, dass irgendwann, wie war denn das? Da kam, glaube ich, Alex Riley in den Ring. Dann kamen die Mitglieder von NXT Punk zum Ring. Und dann hat Randy Orton Alex Riley irgendwie so aus dem Ring befördert, dass er auf diese Mitglieder von The Nexus gefallen ist. Ein spektakulärer Stunt, da davon auch der Referee stand und ja, er hat dann, ist dann hochgesprungen und direkt auf die Nexus-Mitglieder. Das sah sehr gut aus. Genau, und der Ringrichter war dann an der Seite des Rings beschäftigt und dann kam von hinten von der anderen Seite CM Punk und hat gegen Randy Orton den GTS gezeigt. Und ja, ich glaube, dann hat The Miz direkt gecovert, ne? Und dann war das Match, glaube ich, vorbei. Ja, The Miz, der wurde dann auf Randy Orton draufgelegt und ich glaube, bei der Raw wurde dann auch nochmal von, wahrscheinlich war es Michael Cole, versichert, dass The Miz da ja nichts von gemerkt hätte, selber überrascht von wäre und sowas. Genau. Also Miz hat fair gewonnen, muss man sagen. 1, 2, 3. Ja. In einem größtenteils eher ein bisschen langweiligen Match, wie ich fand. Das Ende so mit dem Booking, das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und, ich habe mich ein bisschen gewundert, warum CM Punk, was hat denn der jetzt mit Randy Orton zu tun? Der steckt doch eigentlich in der Fehde mit John Cena. Aber es gibt offensichtlich Pläne für einen Kampf zwischen Randy Orton und CM Punk bei WrestleMania. Und das hat man wohl dann damit vorbereitet. Ja, wäre auch nicht verkehrt, das Match. Und es gibt von mir 3 Sterne. Da stimme ich ausnahmsweise mit Dave Meltzer überein. Ja, ich fand das Match auch wieder sehr unterhaltsam. Und ich habe dem 3,5 Sterne gegeben. Ui. So, dann gibt's den Trailer zum Elimination Chamber 2011, einen, ich glaube, sogar recht brutal dargestellter Elimination Chamber Trailer. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es jetzt groß unterschiedlich zu dem, was üblich ist, war. So, dann gibt es Backstage ein Statement von Cody Rhodes, was von, ich glaube, Josh Matthews vorgelesen wird. Oder was? Todd Grisham. Todd Grisham. Okay. Ja, und da beschwert er sich und meint, dass er gar nicht verstehen kann, warum Rey Mysterio das gemacht hat. Und Was hat er denn überhaupt gemacht, Rey Mysterio? Das musst du ja noch erläutern. Ja, warum Rey Mysterio den großen WrestleMania-Auftritt von Cody Rhodes verhindert hat. Wie hat er das denn gemacht? Erzähl du doch. Rey Mysterio hat den 619 gegen Cody Rhodes gezeigt, als dann auch noch dieser Schienbeinschoner von Rey Mysterio, sodass Rey Mysterio ihn voll mit dem Knie tatsächlich dann getroffen hat im Gesicht und das Gesicht von Cody Rhodes ist ja sehr sensibel und da wurde die Nase gebrochen und deshalb kann er sich jetzt in der Öffentlichkeit nicht mehr zeigen und zeigt auch die Promos dann mit dem Rücken zur Kamera und kann beim Royal Rumble nicht teilnehmen und sagt, sein Traum bei WrestleMania Main Event zu stehen wurde von Rey Mysterio quasi zerstört. Ja, und auch das ist übrigens ein WrestleMania-Match. Es ist wohl vorgesehen. Ja, das hat sich Rey Mysterio wohl auch gewünscht, eine WrestleMania-Paarung mit Cody Rhodes. Genau. Ja. Und zu der wird es wohl auch kommen. Mhm. Bin ich gespannt. Könnte ein schönes Match werden, wenn man den die entsprechende Zeit lässt. Und Cody Rhodes. WrestleMania wird ja 4 gehen. Dash in Cody. Wirklich? Geht immer. WrestleMania geht immer 4 Stunden. Hast recht. Stimmt. Ich bin wieder voll überrascht gewesen hier. Es ist, ist nicht ungewöhnlich. Ach Gottchen, nee. Mach mal weiter. und Chico Slash Rosa Big Girl beschweren sogar, dass Raymond nicht hätte gesagt. Hast du eigentlich gesagt, wie lange das von Sinn ist? In 9 und 48 Sekunden. Ja. Auch eine nette Länge. So viel dazu. Entsprechend den eher wenigen Matches, was beim Royal Rumble ja auch gang und gäbe ist, gab es ein bisschen mehr Zeit für die einzelnen Matches. Ja, bis auf das Frauenmatch, was jetzt kam. Das ging nämlich nur 5 Minuten und 10 Sekunden. Ja, das war ja erstmal als 2-on-1-Handicap-Match zwischen Natalia als Champion und Lay Cool angesetzt. Wie erstmals? Die haben schon öfter im Handicap gekämpft. Ja, und bevor das dann wirklich beginnt, kommt dann der Raw GM mit einer Nachricht, die dann Michael Cole natürlich wieder vorliest. Und der Raw GM macht das Ganze in ein Fatal-4-Way-Match um, damit das ein bisschen fairer ist. Und liest dann auch den vierten Namen vor, der Diva. Awesome Kong. Ja, da dachten natürlich alle dran und da hatte ich mich dann auch schon drauf gefreut. Und die war auch Backstage da, die Awesome Kong. Ja, habe ich gelesen. Ich auch. Und dann gab es wiederum die Gerüchte schon bei Raw Debüt und so und dann kam es doch wieder nicht. Debütiert, wollte zu sagen. Ja. Ja, ich habe es aber davor Raw gelesen, davon her hätte das so keinen Sinn ergeben. Und nun? Also war aber nicht Awesome Kong, sondern? Eve. Welche Eve? Eve Torres. Achso, ja, die kenne ich. Ich war so enttäuscht. Die heißt aber nur noch Eve Thomas. Hier steht Eve Torres. Nee, die heißt nur noch Eve. Die wird auch nur noch mit Eve hat und die so den Nachnamen, hat die ihren Nachnamen verloren? Weggestrichen. Ja gut, du heißt ja auch nur Mirko. Ja. Ich habe ja auch keinen Nachnamen. Siehst du? Du ja auch nicht, du hast ja nur Thomas. Genau. Ich kenne deinen Nachnamen ja auch nicht, das ist ja... Nee, das ist auch besser, das ist auch besser so. Ja. Die war Championship Fatal 4-Way, Natalia vs. Layla vs. Michelle Mirko vs. Eve. Ein furchtbares Match. Ja, es ging. Ich fand es nicht so dramatisch. Also, recht Mühe gegeben. Recht Mühe gegeben? Was ist das für ein Satz? Recht Mühe gegeben. Recht Mühe gegeben heißt, dass sie sich Mühe gegeben haben, aber dass trotzdem nichts Fantastisches rauskam. Ach so. Naja. Es ging übrigens 5 Minuten und 10 Sekunden. Ja, und, am Ende gibt es Cover sowohl durch Eve als auch durch Michelle McCool. Der Ref sieht allerdings nur den Pinfall von Einroller von Eve King Layla und zählt diesen, während Michelle McCool dahinter Natalia pinnt und der Ref das nicht sieht. Also Natalia, die große Verliererin in dem Match, die hat in dem Match bis auf einen Double Sharpshooter, also einen Sharpshooter gegen zwei Leute, kaum was zeigen können, war viel so an den Seiten und wurde am Ende dann auch noch gepinnt, auch wenn der Pin von Michelle gegen Natalia nicht gewertet wurde. Ja, damit Eve Torres neue Diva Championess. Thomas, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, das ging 5 Minuten und 10 Sekunden, wie schon zu Anfang gesagt. Und wir geben dem mal einen halben Mitleidstern. Ich habe dem 2,5 Sterne gegeben, ich weiß nicht warum, aber... Naja, ich sag mal 1,5. So, jetzt gehen wir ja dann mal den Royal Rumble durch. Und wie machen wir denn das am besten? Nee, da kommt ja erst noch was. Ach so, was kommt denn noch? Backstage sehen wir Daniel Bryan, der steht mit Gail Kim zum Interview bereit. Ja, das war ja beim Pay-Per-View. Das ist so ein typisches Segment, was eigentlich in die Wochenshows, da denkt man, das kommt aus den Wochenshows. Finde ich jetzt nicht so dramatisch, dass man vor dem Diven-Match und dem Royal Rumble noch kurz was bringt, um da so ein bisschen einen Übergang zu bringen. Das ist schon dramatisch in gewisser Weise. Naja, und Daniel Bryan spricht natürlich über den Royal Rumble, dann kommen die Bella Twins dazu und wollen sich mit zwei Blumensträußen entschuldigen und das Ganze endet dann in einem wilden Brawl. Und ich glaube, Bryan Danielson wird auch schon wieder niedergeschlagen von den Bella Twins, ne? Nein, diesmal nicht. Dann war das nur zweimal hintereinander bei Raw? Diesmal zum Glück nicht. Ja, bei Raw wurde wieder irgendjemand von einer Frau niedergeschlagen, ich bin mir aber nicht mehr sicher, wer. Ist immer schlecht. War das nicht irgendwas mit Vicky oder Kelly? Kelly wurde Edge nicht sogar von Kelly, irgendwas mit Kelly Kelly? Also das, wenn mit Kelly Kelly kann ich dir nicht sagen, weil SmackDown habe ich nicht gesehen. Nee, da war es doch bei Raw. Ich weiß auch nicht, wer. Schwer zu sagen. Aber irgendjemand wurde von einer Frau niedergeschlagen, das weiß ich. Ach ja, doch, richtig. Nee, nicht richtig. Also nicht ganz. Diese Maryse-Geschichte da mit Jerry the King Lawler. Genau. Aber die hat ihn, glaube ich, so weggeschubst, aber niedergeschlagen. Doch, sie hat ihn geohrfeigt. Und er ist, ja, stimmt, hast du recht. Und dann kam aber noch Jerry the King Lawler mit einem der besten Panel gesehen ab. Der war schon fantastisch. Der war gut, ja. Der hat ihm auch scheinbar Spaß gemacht. Also viele haben auch hinterher gedacht, na, ob er nicht doch richtig zugeschlagen hat. Aber gut, da sind wir ja noch nicht. Wir sind ja jetzt erst noch bei Daniel, ich komme mal durcheinander. Bryan Danielson. Daniel Bryan. Ja. Ist ja auch egal. Ja, und dann kommt nochmal WrestleMania 27 Trailer und dieses... schon wieder ein Wohnwagen. Ja, und dieses Video mit den ganzen Zahlen zum Royal Rumble Match. Muss ich das jetzt vorstellen, da fährt die ganze Zeit bei diesem Pay-Per-View ein Wohnwagen mit so einem WrestleMania 27 Logo durch die Halle, um Werbung zu machen. Ist doch so, ne? Also das wäre eine coole Sache. Aber... da macht jemand komische Zeichen vor der Tee. Oh, es ist 9 Minuten vor der Teepause und es muss trotzdem schon Tee getrunken werden. Nee, das gibt's nicht. Ich wollte nur wissen, ob ihr pünktlich um 3 Uhr trinken wollt. Ja, aber auf alle Fälle. Da muss ich mich beeilen. Ja, 5 Minuten 100%. Später. Nee, das geht nicht. Doch, das geht. So, und damit beginnt... Also das Catering hier hat auch stark nachgelassen. Das ist nicht mehr, also zu den... also normalerweise gehen wir dann nach Atomzeituhr. Das ist wie beim Royal Rumble, wo die Zeitabstände auch normalerweise ja, nach der Atomuhr exakt 90 Sekunden... sind. Nee, und Thomas meinte vorher ja noch, wenn die überhaupt 90 Sekunden machen, die gehen bestimmt irgendwie runter, machen wieder ihre virtuelle Gibt-es-nicht-Uhr und spulen da ein bisschen vor. Und teilweise gab es sogar Eingänge, die über anderthalb Minuten gingen. Das ist richtig. Ja. Es gab welche, die waren drunter und es gab welche, die drüber waren. Ja, drunter weiß ich nicht. Ich habe nur die ersten habe ich mit auf die Uhr geguckt, später habe ich sie dann weggelegt. Aber anfangs war einer der ersten Entrants, ging fast 2 Minuten und dementsprechend haben sich die anderen dann so ein bisschen damit entwickelt. Mal ein paar Sekunden weniger, mal mehr. So, auf jeden Fall der größte Royal Rumble ever mit 40 Männern. Der größte Royal Rumble aller Zeiten, meint übrigens Mirko, wenn er dieses komische ever sagt. Ever. Ever, ever. Ever. Aller Zeiten. Ever, ever. Je. Bisher. Man weiß es nicht. Nächstes Jahr kommen 60 Leute. Bisher würde man wahrscheinlich eher sagen until now. Until now. So, der erste ist hier im Punk. Und als nächstes kommt dann der Theme-Song von The Core. Ich dachte, The Core. Ja, und wer kommt jetzt von The Core? Wer ist sein Gegner? Ja, das ist dann die Überraschung. Ich dachte erst, ach, da bringt man jetzt wieder so eine Paarung zum Anfang, die man sowieso als Fehde schon hat. Das ist ja jetzt nicht so dolle. Aber dann kommt die ganze New Nexus rein und... also The Core. Ja, die ganze Core-Gruppierung und... stimmt, erst die ganze Chor. Und dann kommt noch The New Nexus dazu und es gibt einen wilden Brawl, bis dann eine Nachricht vom GM kommt. Und der stellt dann klar, dass CM Punk der Einzige ist, der im Ring sein darf, die offizielle Nummer 1. Und Nexus und Chor müssen jetzt sofort gehen, ansonsten werden sie vom Royal Rumble ausgeschlossen. Da dachte ich schon, okay, jetzt machen wir doch nur 30 Leute. Ja, da dachte ich dann auch, ach okay, deshalb hat man 40 Leute gemacht. Aber sie sind dann auch alle gegangen. Und die offizielle Nummer 2 war Daniel Bryan. Und da gab es noch schöne Sequenzen zwischen den beiden in den ersten anderthalb bis 2 Minuten. Und das Interessante war dann dieser Kommentar im Kommentar von Matt Stryker. Dieser Kommentar im Kommentar von Matt Stryker. Genau. Der Kommentar von Matt Stryker, dass das ja ein Traummatch der Internetgemeinde wäre, was daran liegt, dass sowohl CM Punk bei Ring of Honor in der sogenannten Minor League lange Zeit Champion war und dort für den guten Namen von Ring of Honor gesorgt hat. Und nachdem CM Punk Ring of Honor verlassen hat, war das ja Bryan Danielson. Also so hieß er ja bei Ring of Honor. Und der war ja 2 Jahre am Stück, glaube ich sogar. War das 2 Jahre oder war das 1 Jahr? Jedenfalls war der sehr, sehr lange Zeit Champion von Ring of Honor. Also zu der quasi in der Ära nach CM Punk, die beiden Ring of Honor Champions gegeneinander im Ring aufeinander getroffen. War schön. Daniel Bryan wurde... War ein ziemlich gutes Match, ja. Ja, also Sequenz. Ein Match kann man ja nicht Sequenz. Sagen, aber genau die... Sequenz. Die kurzen... Daniel Bryan wurde auf jeden Fall auch sehr stark dargestellt. Das ganze Match war, der war auch so ungefähr 20 Minuten drin, also eine ganze Zeit. Ja. Wurde die ganze Zeit recht stark dargestellt. Ja, und die Leute haben auch ziemlich geboot, als er dann rausgeschmissen wurde. Waren enttäuscht. Ja. So, der dritte war dann Justin Gabriel und der war nicht allzu lange drin. Der hat so seinen 450 Splash hat er, glaube ich, daneben gesetzt und wurde dann direkt rausgeschmissen. Das war schade, dass er das schon so schnell rausging, weil der ist ja auch... Suplex von Bryan Danielson gegen Gabriel und... ist dann nach 2:34 rausgeflogen. Ja. Ja, schade, dass der so schnell rausfliegt, denn der ist ja wrestlerisch auch nicht so schlecht. So, Bryan und Punk setzen dann fort, die Superstars, die reinkommen, rauszuschmeißen und sich selber ein bisschen fertig zu machen. Der nächste ist Zack Ryder. Da ist klar, dass der jetzt auch nicht viel Zeit im Ring hat. Genau, der war nur ganz kurz drin. Kommt, da gab es, das ist ein schöner Kommentar hier noch von Dave Meltzer, als der Zack Ryder rauskam, da ist er an jemanden vorbeigegangen, der hatte so ein Schild, das hieß Jobber Exit This Way. Ach ja, stimmt, das habe ich auch gesehen. Ja. Das war sehr schön, stimmt. Ja. So, dann kam William Regal. Ja, der wurde auch sehr bejubelt. Ja, der ist man merkte es gut, der wurde von den dunkleren, ja nicht von den dunklen, ja, jetzt klinge ich schon wieder so rassistisch. Wurde von den Negern bejubelt. Weil William Regal ist ja ein bekennender Negerfreund. Oh, das darf man so gar nicht sagen. Ne? Jetzt bei iTunes kriegst du jetzt bestimmt so ein explicit Label an deinen Dingens dran. Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, ob bei irgendwelche Leute zu gucken, ob man die auch. Eigentlich gehört das ja auf den Index. Das sind ja, was du hier für rassistische Dinge über Neger von dir gibst. Das dürfen wir gar nicht sagen. Wieso, von wem wurde er denn jetzt bejubelt? Ich habe da überhaupt nichts gemerkt. Da waren doch kaum Neger im Publikum. Afroamerikaner. Von William Regal, der wurde eher von den dunkleren Stimmen, also von den älteren Leuten, bejubelt. Ach so, jetzt kommt noch diese Seniorenfeindlichkeit dazu. Das ist ja auch ein Ding. Der Regal wurde von den alten Negern bejubelt. Das ist ja ein Ding, ja. Da gab es dann also auf jeden Fall auch noch eine Sequenz, so also ein paar Sequenzen zwischen William Regal und Daniel Bryan, also Mentor und wie ist der andere Part davon? Schüler. Ja, genau. Student. Ja, Schüler wohl eher. Ja, war gut, war schön. Na gut. Daniel Bryan da auf jeden Fall die dominierende Hand. Genau. Figur. Und dann kam Ted DiBiase. Genau. Und den kann ich mich jetzt so nicht mehr erinnern, was der gemacht hat im Verlauf des Matches. Der ist bei 6 Minuten 17 reingekommen. Hat dann hohe Dropkicks gegen William Regal und Daniel Bryan gezeigt. Sah gut aus, aber keiner hat so richtig auf ihn reagiert, weil er in letzter Zeit so schlecht dargestellt wurde. Dann hat Daniel Bryan angefangen, William Regal so diese Schläge gegen die Brust zu versetzen. Und dann kam John Morrison. Und der hatte auch eine sehr, sehr gute Sequenz. Der ist an den Ring gesprungen und da ist er schon leicht ausgerutscht. Also das erste Ausrutschen ist mal aufgefallen. Denn, ja, die anderen, die da stehen im Observer, die habe ich zwar gelesen, aber die sind mir nun auch nicht aufgefallen. Nee, die sind mir nicht aufgefallen. Die habe ich auch nur gelesen. Aber das erste ist mir ziemlich stark aufgefallen. Als er reingesprungen ist, das muss man sagen, könnte man bemerkt haben. Ich dachte schon, okay, das sah nun nicht so stark aus. Muss man drüber nachdenken, ob es jetzt so gedacht war, ob es halt dann wirklich kräftig dominant aussah oder ob es so sollte nicht. Man weiß nicht. Den habe ich gesagt. Also ich dachte schon, okay, die Attacke sieht noch nicht so fantastisch aus, aber ja, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass die daneben gegangen ist. Genau, aber die Sequenz, die du meinst, diese historische, die kam jetzt noch nicht. Nee, die kam später, aber die wollen wir schon mal erwähnen, weil wir gerade bei John Morrison sind. Aber du willst sie noch nicht beschreiben, weil dazu musst du erst beschreiben, wer ihn da quasi hingeschubst hat. Ja, das ist nicht weiter wichtig. Das finde ich wohl. Nee. Also, Morrison wird er dann auf jeden Fall so rausgeschlagen und springt dann darüber und hält sich an dieser Absperrung fest. Hat mit den Füßen noch nicht den Grund erreicht, berührt. Hängt also quasi wie so eine, wie Spider-Man an der Wand, an dieser Barrikadenwand fest. Mysterio und Morrison werden gerade gerne mit Spider-Man verglichen, ne? Ja. Auch gerne in den Elimination Chambers. Passt ja auch. Ja, hängt da dann fest. Und hat auch sehr, sehr gut geklappt. Wir müssten dann mal Pause machen. Das besprechen wir noch eben. Ach so. Sehr, sehr gut geklappt, ist dann auf die Absperrung gegangen. Die ziemlich wackelig war. Ja. Das sah gefährlich aus. Hat aber auf jeden Fall geklappt. Da dachte ich, vielleicht rutscht er runter. Und ist dann von der Absperrung auf die Stahltreppe gesprungen von da aus. Auch sehr gut gelandet und hat dann über den Regal noch eben einen Tritt gegeben draußen und ist dann wieder reingegangen, ganz normal. Also der Sprung von dieser Wand auf die Stahltreppe, der war wahrscheinlich noch schwieriger als das an die Wand ranspringen. Weil die Stahl, also erstens hat er ja keinen festen Untersatz, von dem er abspringen konnte, weil diese Wand sehr wackelig war. Und zweitens war diese Stahltreppe halt auch nicht eben, sondern er ist mit dem einen Bein auf der einen Stufe und mit dem anderen auf der anderen, also auch noch so schräg dann. Und da hätte er auch einfach hinfallen können und wäre dann wirklich direkt nach auf den Rücken gefallen. Da hätte er nichts gehabt, wo er sich irgendwie hätte abstützen können. Es war sehr riskant, aber sehr gut umgesetzt von John Morrison, muss man sagen. Sensationell. So, haben und sie auch, damit, das haben sie auch, glaube ich, 3 oder 4 Mal in der Wiederholung gezeigt. Und ja, und bei Raw auch nochmal. Ja, das war das sehr, sehr war schön. Sehr, sehr das sieht man bestimmt in einigen Jahren auch durchaus nochmal. So, damit beenden wir den ersten Teil. Und beim zweiten Teil gibt es dann die nächsten Entrances und Raw und SmackDown. Und tschüss.